Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Heute kommentiere ich mal die erste Folge von Monokultur mit dem Titel Ist es was Ernstes? Und das war nicht nur die erste Folge, sondern auch die, mit der alles angefangen hat. Schon bevor wir die Idee zu einem Podcast hatten, ging uns nämlich dieser Folgentitel im Kopf rum und auch diese Frage. Wir haben uns ja vorher ganz viel ausgetauscht über Polyamorie und das war eine der zentralen Fragen, die so immer über unserem Kopf schwebte. Und in der Folge besprechen wir es und ich bespreche jetzt diese Folge. Hören wir mal rein. Mir fällt dabei auch gerade noch eine andere Frage ein, die sehr oft zusammen mit der Frage gestellt wird, wenn man sagt, wir sind zusammen. Wie lange seid ihr zusammen? Mhm. Ich glaube, man möchte herausfinden, was für ein Verhältnis zwischen den beiden Leuten herrscht und, wie du schon gesagt hast, was man darf und was nicht. Also meine Intention, wenn ich ein Paar frage, wie lange seid ihr zusammen, ist nicht rauszufinden, was ich darf und was nicht. Denn wenn ich einen von den beiden anflirten möchte und schon weiß, sie sind zusammen, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die monogam zusammen sind und außer ich frage das und würde sie dann nicht anflirten, ganz unabhängig davon, wie lang die zusammen sind. Das spielt dafür gar keine Rolle. Und ich glaube, es ist grundsätzlich auch nicht so, um rauszufinden, wie tief die Bindung ist, sondern das ist eher so eine Füllfrage, für mich zumindest, um einen Gesprächseinstieg zu finden. Weil wenn die Person dann antwortet, so ja, so lang, so und so lang, kann man sagen, oh, so lang schon und wie habt ihr euch kennengelernt und oh, das ist ja cool, die Person kennt ihr auch. So kann man dann in ein Gespräch einsteigen. Also wir definieren jetzt erstmal ernst, wie er von der Masse definiert wird. Genau, richtig. Mhm, ja. Was assoziieren Leute damit? Mhm, genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ernst, du hast noch gesagt vorhin, dass die Personen dann nicht mehr anflirtbar sind oder dann gebunden im Negativen sind. Mhm, ja. Vergebenheit, ja. Genau, richtig. Okay, wow, da habe ich mich ein bisschen über mich selbst gewundert. Ich habe gesagt, gebunden im negativen Sinn, also vergeben und das schließt schon eine ganz schön implizite Wertung mit ein. Also wenn ich sage, gebunden im negativen Sinn, dann gibt es ein gebunden im positiven und im negativen Sinn. Und im negativen heißt es vergeben, also nicht anflirtbar. Aber es kann ja für manche Leute, also gebunden kann ja für manche Menschen auch nur ein positiver Sinn sein. Da kann ja gar kein negativer Sinn dabei sein. Und ich glaube, das habe ich ganz, ganz lange verkannt. Also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon unterbewusst, aber ich glaube, es wird in späteren Episoden noch mehr. Dass man auch den Moment einfach miteinander teilen kann. Ja, ich möchte auch mit Menschen, die ich liebe, mein Leben teilen, in dem Moment. Aber ich kann es nicht voraussagen für die nächsten 10 Jahre. Das ist richtig. Und dazu fällt mir ein spannendes Gespräch ein, das ich mal mit einer ehemaligen Arbeitskollegin hatte. Da habe ich ihr gegenüber nämlich die gleiche Meinung gesagt und sie meinte so, du Flo, also was in 50 Jahren oder auch in 20 Jahren oder so ist, kann man nicht vorhersagen, gar keine Chance. Aber ich kann, wenn ich mit einem Menschen eine ernsthafte, ich glaube sogar, sie hat dieses Wort benutzt, eine ernsthafte Beziehung eingehe und ein gewisses Alter oder eine gewisse Reife erreicht habe, kann ich schon voraussagen, was in 2 oder in 5 oder vielleicht sogar in 10 Jahren ist. Und ich habe ihr das damals nur so halb geglaubt, aber mittlerweile glaube ich schon, dass man das machen kann, weil Beziehungen ja immer auch Arbeit sind und man so ein bisschen vorhersehen kann oder zumindest verändern sich Menschen nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern es ist immer ein bisschen ein Prozess und man kann immer so ungefähr abschätzen, okay, wie viel Arbeit würde das jetzt werden, wenn diese Person oder mein Partner sich in die eine oder andere Richtung verändert und was wäre der Worst Case? Und ich glaube, die Situation, dass sich Paare, die sich super gut verstanden haben oder verstehen, innerhalb von einen Monat oder eine Woche trennen, die tritt eigentlich nicht ein. Und selbst dann, wenn man sich verändert, dauert das bei Paaren, die vielleicht schon länger zusammen sind oder vertraut sind, Jahre, bis man sich im Worst Case dann trennt. Deswegen glaube ich schon, dass man zusammen eine gemeinsame Zukunft auch längerfristig planen kann. Es muss auf Dauer ausgelegt sein. Also ich stelle mir vor, mit dieser Person bis an mein Lebensende verbunden zu sein. Dann kann diese Aussage ja nur in dem Moment getroffen sein. Und in dem Moment kann das vielleicht wahr sein, zu sagen, ich fände es schön, wenn wir das tun. Aber die Person kennt sich selber ja nicht in 5 Jahren. Die kennt sich ja nicht mal in einem Tag. Und das ist genau das, was ich gerade gemeint hatte. Ich glaube schon, dass man sich in einem Tag kennen kann. Also ich weiß ziemlich genau, wer ich morgen sein werde. Ich weiß sicherlich nicht, wer ich in 50 Jahren sein werde oder in 20. Ich weiß es vielleicht so ungefähr in 10 Jahren und doch schon ein bisschen mehr in 5 und ich weiß es doch relativ genau in einem Jahr. Und ich glaube, dasselbe gilt für Beziehungen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es schwierig ist zu sagen, ich bin mir sicher, dass ich bis an mein Lebensende mit dir zusammen sein werde. Also je nachdem, wie alt man schon ist. Wenn man 80 ist, dann kann man das sicherlich sagen. Aber wenn man zum Beispiel noch 50 Jahre vor sich hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, das abzuschätzen. Aber ich kann auf jeden Fall einer Person versprechen, guten Gewissens versprechen, dass ich in 5 bis 10 Jahren, dass wir da noch zusammen sein werden oder dass wir vielleicht gemeinsam an unsere Beziehung arbeiten werden. Das kann ich schon machen. Wenn ich eine Beziehung als ernst bezeichne und was ich dafür alles machen muss, damit sie ernst bleibt, also die muss für auf Dauer ausgelegt sein, ich muss Abstriche machen, ich muss meinen Partner oder meine Partnerin meinen Eltern vorstellen, ich muss wahrscheinlich sogar zusammenziehen und vielleicht heiraten, dann ist es was Ernstes, ich darf keine anderen PartnerInnen haben. Jeannie sagt da ganz oft, ich muss, aber ich glaube, das verkennt, dass viele Menschen das ja wollen. Wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann muss ich ja nicht meine Partnerin oder meinem Partner meine Eltern vorstellen. Aber ich möchte es vielleicht, genauso wie ich nicht zusammenziehen muss, aber ich möchte es vielleicht. Und es ist auch nicht so, dass ich auf andere PartnerInnen oder Sexbekanntschaften verzichten muss, aber vielleicht möchte ich es. Und unser Wording hier, dass wir immer sagen, oder Jeannie in dem Fall immer sagt, muss, impliziert so ein bisschen, für mich jetzt hört sich das zumindest so an, dass es dieses Ich möchte es gar nicht gibt, was natürlich Quatsch ist. Warum wird immer so extrem nur nach Liebesbeziehungen gefragt, nach romantischen Liebesbeziehungen, ob die ernst sind und gar nicht nach, oh, du hast jemand Neues kennengelernt, das ist deine neue Freundin. Ist es denn schon eine erste Freundschaft? Ich glaube, ist es schon eine ernste Freundschaft, fragt tatsächlich niemand, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen fragen, inklusive mir, so, du hast jemanden kennengelernt und wie seid ihr denn gerade miteinander? Also Menschen, die nicht in einer romantischen Beziehung sind und bei denen es auch nicht absehbar ist. Wenn ich zum Beispiel hetero bin und jemanden von meinem Geschlecht kennenlerne, dann finde ich das, glaube ich, total normal, gefragt zu werden, so, hey, mit, keine Ahnung, Joe, wie ist das gerade zwischen euch? Wie ist eure Beziehung zueinander? Ich weiß nicht, ob das Wort ernst fallen würde, aber zu fragen, wie die Beziehung zueinander ist, das mache ich bei anderen Menschen auch wenn es um Freundschaften geht und nicht um Partnerschaft. Ja. Also die ewige Liebe für immer und so. Stimmt, bei Freundschaften achtet da niemand drauf oder fragt das niemand. Das ist auch nicht so wichtig, ob es für immer ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Freundschaften in der Hinsicht gar nicht so unterschiedlich sind von Partnerschaften oder sich so sehr unterscheiden von Partnerschaften, weil wenn ich jemanden kennenlerne und mit dieser Person dann befreundet bin, dann hat das Ganze auch erstmal kein Ablaufdatum. Und wenn man sich fragen würde, ja, was meint ihr denn, wie lange seid ihr noch befreundet, dann würde man wahrscheinlich sehr skeptische Blicke ernten und sagen so, naja, bis zum Ende unseres Lebens vielleicht oder wenn nicht, dann zumindest solange es passt. Und ich schätze mal, in den meisten Partnerschaften würde man die gleiche Antwort bekommen. Und wie lange? Genau. Und wie lange? Ja, vielleicht sollten wir nochmal über diese komische Frage sprechen, weil es sagt ja nichts über die Qualität oder über die Ernsthaftigkeit einer Beziehung aus, wie lange man sich kennt oder wie lange man zusammen ist. Ich glaube, es sagt tatsächlich jetzt nichts über die Qualität einer Beziehung aus, wie lange man zusammen ist, aber es sagt auf jeden Fall etwas darüber aus, wie gut man einschätzen kann, wie sehr man harmoniert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Person 3 Monate zusammen bin, dann weiß ich nicht, ob ich in 3 Monaten noch mit der Person zusammen bin. Aber wenn ich mit einer Person 10 Jahre zusammen bin, dann weiß ich relativ, naja, zumindest sicherer, ob ich die nächsten 10 Jahre mit der Person noch zusammen sein werde, weil ich einfach weiß, wie wir miteinander umgehen. Ich kenne uns beide zusammen als Team. Und das ist eine Fähigkeit. Das ist unabhängig von der Qualität der Beziehung, nicht ganz unabhängig von der Qualität der Beziehung, aber auch eine Beziehung, die jetzt beide Beteiligten als so lala betiteln würden. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die lange zusammen sind und nicht mehr so richtig glücklich sind, aber sich halt auch nicht trennen. Selbst die würden sagen, okay, wahrscheinlich sind wir in 10 Jahren noch zusammen, einfach weil wir uns schon so lange kennen. Und ich glaube, das ist ein Fakt, den muss man schon auch anerkennen. was meinst du denn genau damit? Also möchtest du wissen, ob wir zusammen wohnen? Möchtest du wissen, ob wir uns lieben oder uns gerne haben? Möchtest du wissen, ob wir miteinander schlafen? Möchtest du wissen, ob du mich angraben darfst oder kannst? Ob du Chancen hast oder ob wir eine Zukunft planen? Mir fällt gerade auf, dass viele dieser Fragen eigentlich alle, bis auf darf ich dich anflirten, nur aus reiner Neugier gestellt werden. Also eine andere Person geht es ja im Prinzip nicht so viel an, ob die sich in ein Paar, das die Person kennt, ob das sich liebt, wie lange es zusammen ist, ob Sex hat, ob es eine Zukunft plant, ob diese beiden Menschen, also was die beiden Menschen machen, ist ja eigentlich den beiden Menschen überlassen und geht diese Person, die fragt, erstmal nichts an. Aber natürlich sind wir alle menschlich und sind alle neugierig und fragen uns alle auch Dinge, die uns eigentlich nichts angehen, was okay ist, weil wir zeigen ja ein Interesse aneinander. Und ich glaube, dieses Interesse ist genau das gleiche Interesse, wie das zum Vorschein kommt, wenn man fragt, wie lange seid ihr zusammen oder ist es was Ernstes, fühlt es sich nach was Ernstem an. Und ich glaube nicht, dass man da eine Wertung vornehmen kann, zu sagen, das eine ist okay und das andere nicht. Also ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass das eine okay ist zu fragen, dann müsste auch so eine Frage wie, ist es was Ernstes oder fühlt sich's nach was Ernstem an für dich, müsste genauso okay sein, aus reiner Neugier. Wenn ich die Leute nicht so gut kenne, und dann diese Frage stelle als Einstieg in weitere Fragen, sowas wie, wart ihr im Winter im Urlaub? Oder wo habt ihr euch kennengelernt? Mhm. Sowas. Oder wie habt ihr die letzte Zeit verbracht? Wohnt ihr zusammen? Sowas. Was auch wieder sehr komplexe Fragen sein können, in eine Frage komprimiert. Hier spreche ich das hier auch nochmal an, dass es sowas wie eine Füllerfrage sein kann, um so ein bisschen das Eis zu brechen. Ich glaube aber, es ist völlig in Ordnung, wenn man Neugier zeigt, aber nicht mit der ersten Frage sehr, sehr deep einsteigen will. Weil ich sage ja auch, das sind Fragen, die so oberflächlich sind, mehrere Dinge abbügeln. Ich glaube aber auch, das ist in Ordnung, dass man das macht, dass man nicht direkt bei der ersten Begegnung irgendwie sehr detailreich nach der Gefühlswelt der Person fragt, ist okay. Das ist menschlich, dass man sich so herantastet. Deswegen ist die Frage, ist es was Ernstes zwischen euch, vielleicht auch manchmal durchaus berechtigt. Weil eigentlich wäre es ja total schön, wenn man alles fragen könnte, wenn ich alles fragen könnte und die andere Person immer auf dem Standpunkt ist, dass sie grundsätzlich sagen kann, möchte ich nicht drüber reden. Authentisch ist und authentisch Fragen beantwortet. Und das blendet leider total Machtverhältnisse aus. Und zwar vor allem erstmal Machtverhältnisse, die Frauen unterdrücken. Also zum Beispiel gibt es ja auf ganz vielen Dating-Plattformen Männer, die, wenn sie einen Korb erhalten, dann einfach anfangen, beleidigend zu werden oder auch so nachzuhaken, so ja, warum denn nicht? Und ich bin nur so ein toller Typ und keine Ahnung. Und das kann natürlich im Real Life auch wirklich passieren, wenn ein Mann zu einer Frau hingeht und sie etwas fragt und die Frau dann sagt, so möchte ich nicht drüber reden, dann muss sie vielleicht auch mit einer Nachfrage rechnen. Und diese Nachfragen können sehr unangenehm sein. Das muss aber nicht nur geschlechtsspezifisch sein. Das kann ja grundsätzlich auch ein Machtverhältnis zwischen Familienmitgliedern sein oder zwischen Angestellten und dem Chef oder der Chefin. Und all diese Fragen, die dann gestellt werden, vielleicht auf die man keine Antwort geben muss oder auf die man keine Antwort geben möchte in dem Fall. Wenn ich keine Antwort geben möchte, dann kann ich zwar sagen, ich möchte darauf keine Antwort geben, aber das bringt mich vielleicht wieder in die Bredouille, weil ich das dann eventuell rechtfertigen muss, keine Antwort zu geben. Es ist nicht gut, dass es so ist und am besten wäre es so, wenn wir die Leute, die keine Antwort geben wollen, einfach in Ruhe lassen. Aber der Status quo in der Gesellschaft ist leider nun mal so. Und ich glaube, deswegen ist es auch gesellschaftlich so verpönt, sehr private Fragen zu stellen. Zu Recht, teilweise. Ich gehe nicht davon aus, dass es grundsätzlich richtig ist, alle Fragen zu stellen, ohne Rücksicht darauf, ob es eine unangenehme Situation verursacht. Aber ich glaube, wenn die Menschen, mit denen wir kommunizieren, weiß und privilegiert sind, wenn es um Beziehungen geht, dann sollte man das auf jeden Fall machen, Mut haben. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht so verallgemeinern, denn nicht jedes Machtverhältnis oder jede marginalisierte Gruppe ist sichtbar. Ich weiß nicht, in welcher Hinsicht, ich weiß, ob ich in irgendeiner Hinsicht vielleicht in einem Machtverhältnis gegenüber der Person stehe, die ich gerade frage. Das kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich nur bei Menschen angebracht, die man sehr gut kennt, wirklich solche intimen Fragen zu stellen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Da hatte ich jetzt nicht so viel zuzusagen. Das war ja auch unsere allererste Folge. Aber nächste Woche und die Wochen drauf wird es richtig spannend, weil da kommentiere ich die Folgen über Eifersucht, die Folge über Sicherheit, über Regeln versus Grenzen. Alles Dinge, die sich in der Retrospektive nochmal ganz anders anfühlen. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen gespannt darauf, was ich damals so von mir gegeben habe, weil ich die Folge selber schon lange nicht mehr angehört habe. Also das werde ich bald mal tun und dann direkt meinen Senf dazugeben. Und ihr könnt gespannt sein, was dabei rauskommt. Bis dann!